Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Heute mit einem Hörspiel, das die lebenslange Beziehung zweier Menschen dokumentiert. Die Mama und ihr Bub ist ein neues Stück des österreichischen Radiomachers und Dokumentarfilmers Helmut Hostnick, das die Beziehung eines mittlerweile 70-jährigen Mannes und seiner 90-jährigen Mutter beschreibt. Für sie ist und bleibt er immer ihr Bub und sie bleibt und ist seine Mutter, seine Mama. Aber in gewisser Weise haben sich Zuständigkeiten und Verantwortungen verändert. Das von Ursula Scheidle inszenierte Hörspiel beschreibt nicht nur das Verhältnis zweier einander verbundener Menschen, es vermittelt uns auch Zeitgeschichte. Kindheit und Jugend der Mutter waren geprägt durch autoritäre gesellschaftliche Verhältnisse, durch einen Weltkrieg, durch die sogenannte Wiederaufbauzeit. Das Hörspiel ist Oral History aus der Sicht einer Person, die diese Zeit erlebt hat, deren Erinnerung daran aber zunehmend selektiver wird. Das hat dann auch Auswirkungen auf die Beziehung der beiden. Regisseurin Ursula Scheidle. Ich glaube, dass die Geschichten, die die Mama ihrem Buben in dem Stück erzählt, dass diese Geschichten schon immer wieder erzählt wurden. Und ich beobachte das ja auch selber in meiner eigenen Familie, dass die ältere Generation dann einfach auch immer wieder gerne dieselben Geschichten erzählt. Und diese sind Geschichten, die sich eingebrannt haben und die Biografie und dieses Leben bestimmt haben. Die Mama erzählt es ja nicht irgendwem. Die Mama erzählt es dem Buben, ihrem Buben, der zu ihr fährt, sie besucht, Zeit mit ihr verbringt, ihr nahe sein will, etwas von ihr festhalten will. Und offensichtlich hat dieser Bub ein großes Bedürfnis, auch von ihr etwas zu behalten, sich zu behalten. Und ich glaube, dass der Bub ein guter Zuhörer ist, auch wenn er manchmal genervt ist und weil er sich einfach Sorgen macht. Und ich glaube, weil er halt einfach auch eine sehr intensive Beziehung zu seiner Mutter hat. Er fährt ja auch immer wieder von Wien nach Bregenz. Seine Distanz, muss sich die Zeit einteilen, dass er da dabei ist. Und diese Mutter lebt auch allein. Es gibt zwar Menschen, die von außen reinkommen in diese Wohnung, aber es ist schon er, der ihr zuhört. Und ich glaube, ihr Erinnern funktioniert sehr auch durch sein Zuhören und durch seine Präsenz. Niemand nicht leicht gehabt. Die Mama und ihr Bub. Ach ja. Ja, jetzt niemand nicht leicht gehabt. Hörspiel von Helmut Hostnick. Und da an der Kreuzung das Haus, da hat sich die Tochter das Angel vom Metzger ins Kühlhaus gesperrt. Aus Versehen hat es geheißen. Am nächsten Morgen macht der Vater auf und findet es. Jetzt verfault das Haus. Das hat ja nie verwunden, der Vater. War eine gute Metzgerei. Vor allem der Leberkäse. Das Leben ist tödlich. Hast du es präsent? Ich fahre, was erlaubt ist. Und da vorne, da hat der Mann von der Hilde nicht mehr bremsen können und die ist mit dem Pedal vom Fahrrad auf dem Gehsteigrand angekommen. Seither ist der Querschnitt gelähmt. Das ist für die Hilde ein ziemlicher Schlag gewesen. Wer ist die Hilde? Du kennst die Hilde nicht. Ihr Vater, wie der meinige tot, vom Stuhl gefallen. Hirnschlag. Aber war besser so. Sonst hätte sie gleich zwei Gelähmte zum Betreuen gehabt. Dem Rup, sein Sohn, der ist letzte Woche mit dem Radl in einen Laster. Tot. Ja, dabei ist der Laster gestanden. So schnell ist der gefahren. Ja, ja. war halt sportlich, der Manfred. Der ist rot. Ja, ich pass schon auf, Mama. Seit die Marianne umgekommen ist, vergeht kein Tag nicht, wo ich nicht an sie denke. Betrunken war der und keinen Tag im Gefängnis. Das ist jetzt über 50 Jahre her, Mama. Ja, ja, und? Er war meine Schwester. Mhm. Nicht einmal aufs Grab kam ich mehr. Mhm. Meine Füße. Da drüben, dort wo das Haus gestanden ist, wo du immer die Milch geholt hast, da hat der Bauer, den müsstest du eigentlich noch gekannt haben, sein Kind im Rückwärtsgang überfahren. Ja, auf so einem Traktor sitzt man so hoch, dass man ein Kind nicht sieht. Der macht übrigens einen guten Schnaps, der Bauer. Ach so. Hat auf Bio umgestellt. Ja, ja. Dort hat die Ingrid gewohnt, die mit dem Baby, weißt du, dass du gewickelt hast. Was? Du warst selber ein Kind damals und hast es nicht mehr zurückgeben wollen. Ich soll ein Baby gewickelt haben? War eine gute Freundin von mir. Hat's nicht leicht gehabt. Auch schon tot. Hat einen Herzschlag gekriegt. Das beim Orgasmus. Die Ingrid, nie ein Glück, nicht mit den Männern. Ich komme mir vor, wie übrig blieben. Als hätte er auf mich vergessen. Der Quickwi. Wer ist der Quickwi? Ja. Sag, wie lang bist du jetzt schon in Wien? Hm? Siehst du den Turm da? Auf dem Hotel? Dort hat er sich aufgehängt, der Besitzer, weil keine Gäste aus Deutschland mehr gekommen sind. Die 1000-Mark-Sperre vom Hitler vor dem Einmarsch. Ob das noch wer weiß heute? Ruiniert war der. Schau, Mama. Wie schön sich die Sonne im See spiegelt. Die Berge, zum Greifen nah. Und kein Wölkchen am Himmel. Hm? Ja, das heißt, dass bald ein schlechtes Wetter ist. Ja, aber jetzt ist es schön. Gibt's hier denn gar nichts, was dich an was Schönes erinnert? Alles ein Friedhof? So ist es, das Leben. Das Groschengrab. Ich bin ein Groschengrab. Ein Groschengrab? Das ist ein Geldautomat, der Schilling oder Groschen schluckt. Er schluckt sie, aber spuckt sie nicht mehr aus. Und vom Grab stehst du auch nicht mehr auf. Und warum bist du ein Groschengrab? Weil mich alle mit ihren Geschichten füttern, wie ein Automaten. Du kennst ja die Schwester Seda vom Pflegedienst. Na, die hat unlängst ihren Vater bei mir abgestellt. Ihr werdet euch sicher gut verstehen, hat sie gemeint. Und dann ist sie einkaufen gefahren. Und danke noch, hat sie mir nachgerufen. Ich wüsste sonst nicht, wohin damit. Ja. Und dann ist er bei mir gesessen und hat mich eine Stunde lang anbrüllt. Na, weil der ist taub. Weißt du, obwohl er so eine Brille hat mit so einem Hörgerät. Um 5000 Euro. Keine Schilling. Fernfahrer war er und der hat alles gesehen, was es in Europa gibt. Ja, er könnte mich doch auch einmal fragen, wo ich überall rumgekommen bin und was ich gesehen habe. Habe ich mir gedacht. Gar nichts, hat der mich gefragt. Geschlagen ist sie mit dem, die Seda. Aber der Milka geht's ja noch viel dreckiger. Milka? Die ist da gesessen, wo du jetzt sitzt. Meine Putzfrau ist das. Weißt du, die mir immer den Sliwowitz bringt, den echten serbischen Zwetschgen. Und hat geweint. Und geweint. Und weißt warum? Weil sich die Schwiegereltern gegenseitig erschossen haben. Ja. Und das jetzt, wo bald Weihnachten ist. Die sind alle so fertig. Kurz vor Weihnachten. Der Mann, die Kinder, Hausarbeit, Beruf. Jetzt ist sie in der Scheidung. Die Danka. Danka? Heute habe ich ihr freigegeben. Immer öfter ruft sie mich an und sagt, dass sie nicht kann, weil sie zur Beerdigung muss, weil wieder ein Bruder gestorben ist. Ja, die glauben mir alle, ich bin schon verkalkt und habe die Demenz. Demenz heißt es richtig, Mama. Demenz, sagt man halt. Ah, hat aber noch niemand Brigenz gesagt. Auch kein Ausländer nicht. Demenz. Die Olga. Wer ist jetzt die Olga wieder? Die hat es auch nicht leicht. Der Nächste hat es gesagt und hat geschaut, ob ich rot werde. Er muss entweder ein dickes Portemonnaie oder einen großen... Naja, da kannst du schon denken, was gemeint hat. Haben. Ja, am besten beides. Bei mir kann man alles abladen, weißt? Weil ich kann schweigen wie ein Grab. Aha. Ach ja. Die Generalprobe. Und das mit der neuen Einstufung für den Pflegebedarf kannst vergessen. Da muss man schon auf dem Weg in die Gruben sein. Nicht einmal, wenn ich nicht mehr wissen tue, wie ich heiß, kriege ich das. Da kennst du die von der Gebietskrankenkasse schlecht. Aber es ist zu wenig, dass einmal am Tag wer kommt und nach dir schaut. Na, dann muss ich halt die Nacht über aufbleiben und das Zimmer herrichten, wenn der Doktor kommt, das nicht so ausschaut und ich keine Nachricht habe. Er soll ja ruhig sehen, dass dir alles über den Kopf wächst. Diesmal darfst du dem Arzt von der Versicherung nicht sagen, dass er sich keine Sorgen machen soll, weil du noch sehr gut für dich selbst sorgen kannst. Das kannst du nämlich nicht mehr. Ein bisschen müsste ich den Dement schon haben. Aber noch Mama, nicht ganz blöd im Kopf sein, oder? Die Demenz, den Dement gibt's nicht. Na, so groß ist mein Dement auch wieder nicht, dass ich das nicht wüsste. Also, du könntest sagen, zum Beispiel, dass es vor dem Krieg war, dem letzten, und bald nach dem ersten, wie du auf die Welt gekommen bist, wenn er dich nach dem Geburtsdatum fragen sollt. Das ist nicht falsch und auch kein Beweis für deinen Dement. Ja, ja. Versprichst du mir was? Was denn? Dass ich nicht in ein Heim muss. Ich wüsste nämlich nicht, wohin mit der Katz. Ist dir aufgefallen, dass er männlich ist, der Dement? Dass nämlich die meisten Krankheiten männlich sind. Der Krebs, der Blinddarm, der Star. Prostata, Impotenz, Inkontinenz. Das heißt Inkonsistenz. Ich weiß es, weil ich Krankenschwester war. Der ganze Tanzsaal voll mit Betten. Und die Oberschwester in der Kapelle, weil sie beten hat müssen. Da hat sie geschlafen und ich ganz allein. In der Nacht mit 100 frisch Verwundeten von der Front in Afrika. Die meisten amputiert und kein Morphium mehr. Krepieren lasst uns hier. Elend verrecken, hat einer immer wieder geschrien. Und dann der Fliegeralarm. Eigentlich hätten wir in den Luftschutzkeller müssen, aber es hat ja niemand gegeben, der sie hätte tragen können. Wie wär's, Mama, wenn wir das Ganze einmal durchspielen? Ich bin der Arzt und stell dir die Fragen. Gut? Was für ein Arzt? Der morgen kommt. Von der Krankenkasse. Da musst du im Bett bleiben, wenn der kommt. Versprichst mir das? Was denn? Mama! Wo ist dein Hörgerät? Ja, weißt du, das braucht so diese neuen Kapseln. Außerdem tut's weh und es pfeift. Alt werden ist nicht lustig, Bub. Ja. Weißt, nichts für Feiglinge, hat er gesagt. Wer war das, der das gesagt hat? Weißt, wen ich unlängst gesehen habe im Fernsehen? Mama, bitte. Irgendwer klaut mir das Fernsehprogramm aus der Zeitung. Ich sollte mir mal auf die Lauer legen, wenn die Post kommt. Immer ist das Fernsehprogramm nicht drin. Ja, aber was darfst du morgen nicht, wenn der Doktor kommt? Ich darf nicht aufstehen? Der Arzt ist zur vereinbarten Stunde da und hat Platz genommen auf dem Stuhl, der neben ihrem Bett steht, damit sie nicht herausfällt in der Nacht. Das passiert, weil sie der Katze und den Büchern und den Zeitungen mehr Platz einräumt als sich selbst. Der Herr Doktor sucht einen Platz für seine Tasche, aus der er einen Notizblock herausnimmt und die Dokumente von früheren Untersuchungen sucht. Mama! Die wegen Erhöhung der Pflegestufe beantragt worden sind. Der Herr Doktor will wissen, wie gut du noch gehen kannst. Ich sehe zu, wie sie sich ächzend und stöhnend aus dem Bett quält, sich auf dem Knie des Amtsarztes abstützt, dann auf dem Tisch, wobei sie die Tischdecke mit den aufgeschichteten Büchern, Nippes, getrockneten Blumen und fein säuberlich ausgeschnittenen Zeitungsartikeln mitreißt, zur Tür wankt, wo sie der Arzt zurückruft, um Schlimmeres zu verhindern. Mutters fragender Blick ist auf mich gerichtet. Sie will wissen, ob sie es bis jetzt gut gemacht hat. Wissen Sie, Herr Doktor? Ich schenke ihr einen verstohlenen Daumen nach oben. Ich bin auch noch inkonsistent. Sie will ihm die Windel zeigen. Nicht mehr ganz dicht. Der Arzt kann sie gerade noch zurückhalten. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Dem Arzt setzt das alles zu. Er will das Prozedere schnell zu Ende bringen. Er fragt sie, welche Tabletten sie nimmt. Und sie springt aus dem Bett und huscht wieselflink in die Küche, um mit der Tablettenschachtel wiederzukommen. Ich nehme sie nach der Farbe. Einmal die roten und dann die blauen. Aber nicht immer alle. Für die vom Pflegedienst lege ich sie halt unter die Zunge. Das kann doch nicht gesund sein, so viel Tabletten. Was sagen Sie, Herr Doktor? Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Alles für die Katz. Wie war ich? Nützen wir jetzt nichts. Vom Tod habe ich keine Angst, nicht nur vom Sterben. Aber es sind schon so viele von mir gegangen und haben es auch überlebt. Bin gern allein. Und jetzt bin ich. Aha. Aha, ich würde so gerne, weißt du, wie ist denn das, wenn ich einen Sechser würfel, dann kann ich wieder... Dann darfst du noch einmal. Dann kann ich noch einmal. Ja, aber ich habe keinen Sechser. Dann muss ich immer, das ist immer so. Ja, gut. Dann fahre ich drei. Wenn ich drei würfel, so, dann fahre ich drei. Drei, zwei. Ich bin gern allein. Weißt, niemand, der mit mir schimpft. Verstehe. Wei. Mama, warum darf's Murli jetzt nicht mehr raus? Jetzt hat ja der Pauli extra ein Katzentüdel gemacht, dass sie raus kann in den Garten und du sperrst sie ein. So, du darfst jetzt wieder. Welche Farbe habe ich? Die roten? Ja. Weißt du, was sie mir in die Wohnung bringt? Vögele. Das Mäusjagd dagegen habe ich ja nichts, aber Vögele, das geht nicht. Drum hat sie jetzt Hausarrest. Ja, aber das macht sie aggressiv. Tut mir leid, aber ich habe dich rauswerfen müssen. Und dann fällt sie dich wieder an. Ich will nicht, dass sie überfahren wird wie die anderen. Mit Katzen und Kindern kann ich gut. Keiner Katz geht so gut wie meiner. Keinem Kind in ganz Afrika nicht. Kannst dich erinnern an Akim? Ja, Mama, du musst ziehen. Den hat der Nachbar in unseren Garten geworfen. Mit einem Strick um den Hals, weil er in seine Werkstatt geschissen hat. Das war kein guter. Aber er hat es halt auch nicht leicht gehabt im Leben. Hat sich das Ofen, nachdem ihm die Frau durchbrannt ist. Tut mir leid. Jetzt muss ich dich rauswerfen. Kannst du dich an unsere Vögel erinnern? Cäsar und Kleopatra habt ihr erst auf das Barl. Du warst schon lang weg. Und da ist sie von der Stange gefallen, die Kleopatra. Tot. Und am nächsten Tag schaue ich in den Käfig. Ist auch tot, das Mandel. Das ist Treue. Da könnten sich manche was abschauen von den Viecherln. Gell, Murli? Jo. So. Drei. Eins, zwei, drei. Im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit. Das ist vom Busch. Den mag ich. Ja, komm her, Mulli. Komm ein bisschen. Du solltest sie trotzdem rauslassen. So, Mama. Jo. Ja, mein Katzi. Mein Mulli-Katzi. Ja. Ja. Du weißt, da hat mich einer angerufen und längst. Und gesagt, dass er schon 8 Jahre in mich verliebt ist. Ja, ja, und dann hat er Telefonsex machen wollen mit mir. Aber dann habe ich aufgehängt. Ja, gleich habe ich aufgehängt. Na, der soll er sich doch selber machen, gell? Ja. Mama, du musst würfeln. So, jetzt aber. Viele rufen mich jetzt an. 30, 40 Jahre habe ich es nicht mehr gesehen. Aber jetzt, wo die Männer tot sind, rühren sie sich wieder. Was ich noch alles machen will und komme nicht dazu. So viel Arbeit. Willst du die Bastelbücher von der Oma? Bastelst nimmer? Nein. Nimmer, Mama. Ich verschenke jetzt alles. Aber zuerst frage ich euch. Aber ihr nehmt ja nichts. Habt schon alles. Was soll ich mit dem Klumpert, hat dein Bruder gesagt. Und deine Schwester. Ja. Was kocht sie denn so, deine Monika? Eine Vegetarierin, stimmt's? Na, heute sind die Frauen auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Etchi-betchi. Was tätst denn gern essen? Was mit Fleisch, stimmt's? Ja. Dann musst du es nur sagen. Ja. Wenn man stillt, kriegt man keine Kinder, hat's geheißen. Der wollte mal 6 Kinder. Ja, wie das zweite unterwegs war, hat er schon gesagt, ich soll abtreiben. Er war ja arbeitslos, wie er heimgekommen ist vom Krieg. Hat ja nur die Kriegsmatura gehabt. Mit 17. Schon zu den Panzer. Ja, ist mir nachgelaufen. Ja. Und kaum hat sie angefangen, war unsere Liebe wieder zu Ende. Kann man das so sagen? Das klingt wahnsinnig kitschig. Doch, doch, Mama, das kann man so sagen. Nach einem halben Jahr war ich schon wieder schwanger. Zu viert waren wir dann 4 Jahre in dem kleinen Zimmer unterm Dach. Kannst du dir das vorstellen? Kalt was. Mach mir für jetzt halt noch, wenn ich nur dran denke. Für deinen Vati war es ein Käfig. Der hat ja nur 3 Schritte auf und ab gehen können. Der hat ja Rollen einstudieren müssen. Ja, fahr ab mit dem Balk, hat er gesagt. Wenn ihr wieder mal geschrien habt. Ja, drum bin ich mit euch auf der Stiege gesessen. Na, zur Mutter und Vater wollte ich nicht gehen. Na, da hätte es wieder Streit gegeben. Mama, das ist alles schon so lange her. 4 Jahre später im März hat deine Reise nach Rom gemacht. Inzwischen habe ich wieder entbunden. Endlich das Mädchen, auf das er sich so gefreut hat. Und dann war er weg. Ja, ja. Wir waren die von der Geschiedenen. Ja, ja. Es hat's niemand nicht leicht gehabt. Die 24-Stunden-Hilfe. So, also... Das hier, das wäre dann Ihr Zimmer. Viele Bücher. War mal das Wohnzimmer. Kein Platz für Kleid. Kleid wo? Ja, ja. Ah, Televisor, gut? Gut, ja. Internet, gut? Du mir sagen, Parola. Passwort. Aha. Okay, ich, Mariana, ich komme aus Rumänien. Mhm. Und dein Mama, wie heißt denn, wo ist? Mama, schau, das ist die Frau Marianne aus Rumänien. Und wie heißt denn Mama? Mama, Frau Marianne will wissen, wie du heißt. Bist du jetzt schon ganz blöd? Frau Marianne weiß es noch nicht. Wie sagen zu deiner Mama? Wie heißen? Mama, sag ihr, wie du heißt. Sie kann alles sagen, aber Anna oder Lise oder Anneliese, wie sie will. Sie muss nicht Frau sagen. Hallo, Frau Anneliese. Ich heiße Mariana. Ich komme aus Rumänien, ja? Mhm. Und hier Foto, das ist mein Mann. Aha. Aber zweiter Mann, ja? Mhm. Männer nichts gut, ne? Schlagen, trinken, alles machen kaputt. Ich habe Kind, 1. Er jetzt mit meinem Kind. Kind so. Sie hat einen Mann und einen Sohn. Der jetzt 5 Jahre alt ist. Nichts 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Aha, 12 Jahre von erstem Mann. Mama und Papa krank, lam inima. Herz. Aha, da. Aha. Und leben 50 Kilometer von meinem kleinen Dorf. Dorf, ja. Ihre Eltern sind krank. Alt werden ist nichts für Feiglinge. Ja, gut, also ich zeige Ihnen jetzt die Küche und das Bad. Was arbeitet deine Mama früher? Krankenschwester. Oh, guter Beruf. Ich koch. Ah. Hm? Mama, Frau Marianne ist Köchin gewesen. Da geht's dir jetzt gut. Kann selber kochen. Meine Mutter war gute Köchin. Aus Böhmen kommen meine Mama. In Böhmen gute Küche. Ich auch viel gekocht. Früher. Jetzt geht nicht mehr. Ja, Mama, du musst nicht reden wie Frau Marianne. Sie will Deutsch lernen. Richtiges Deutsch. Wann geht die Frau wieder? Meine Ohren gut, Frau Nadisa. Ich bleibe. Ich habe schon einmal eine Diktatur überlebt. Ich bin zäh. Schau, das bist du. Das Häuble und die Handschuhe, die habe ich selber gestrickt. Da war kalt im Winter und keine Heizung, nur ein kleines Elektroöferle. Der Vati hat fürs Haus einen Kredit aufnehmen müssen. Und bis der abzahlt war, haben wir unter dem Mieter her gewohnt und wir unterm Dach, zu viert, in einem Zimmer. Bei den Indianern, da werden die Alten in ein Zelt gesteckt und dann schießen sie mit Pfeilen drauf, bis man tot ist, wenn das Essen knapp wird. Oder sie werden ausgesetzt und sie gehen von selber, verkriechen sich in einen stillen Winkel und warten dort, bis der Tod kommt. Mama, du bist nicht bei den Indianern. Und verhungern musst auch nicht. Schau, das ist die Oma im Garten. Da war sie schon krank. Um 3 Monate hat sie den 90er verfehlt. Sie hat aufgeben, weil sie gemerkt hat, dass ich es nicht mehr schaffe. Die Arbeit und sie pflegen. Du hast alles gemacht, Mama, was du hast können. Na schau, schau. Das bist du. Als Neger im Passrock und mit Muscheln um den Hals. Und der Lehrer vorneweg mit Tropenhelm. Im Fasching war das. Ore, Ore, Lumumba steht da. Neger sagt man nicht mehr, Mama. Lumumba. Der Lumumba, das war ein Freiheitskämpfer. Der ist umgebracht worden. Was du alles weißt. Wenn ich's damals gewusst hätte, wäre ich nicht mitgegangen. Ich hätte auch viel nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, was kommt. Das ja. Der Mohrenpeter, der hat nicht in den katholischen Kindergarten rein dürfen. Hat immer draußen auf uns gewartet. Ja, ein Kind der Schande, hat's geheißen. Was aus ihm geworden ist. Schau, ein Klassenfoto von der Volksschule. Bist du das? Ja, genau. Die mein Marschall. Das war einmal ich. Kannst haben. Ich muss Ordnung machen, ist alles durcheinander. Na, da schau. Dein Vater. War ich verliebt in den. Kannst auch haben. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. Die Zwetschgenwachthochzeit. Es war zur Zwetschgenwacht, als wir geheiratet haben. Zwetschgenwacht? Damals. haben sich die Leute viel von dem ernährt, was ihr kleiner Garten hergegeben hat. Und wer keinen Garten gehabt hat, der hat es kaufen und erstellen müssen. Und weil es hier in den Gärten Obstbäume gegeben hat, ist das, was auf den Bäumen war, kaum, dass es reif gewesen ist, machen wir sogar schon lang, bevor es reif gewesen ist, in der Nacht gestohlen worden. Ja. Und das meistens einen Tag, bevor man es hat pflücken wollen. Und dass uns die Zwetschgen in der Nacht nicht wegkommen, haben sich die Nachbarn zusammen dann. Meistens waren es blutjunge Burschen. Und die das für ein paar Schilling gemacht haben und Wache gestanden sind. Aha. Wir hatten wirklich nichts. Aber ich wollte unbedingt in Weiß und in der Kirche heiraten. Alles andere wäre eine Schande gewesen. Irgendwann hat der klein beigegeben, der Vati, und gemeint, ihr macht ja doch, was ihr wollt. Die Miete für das weiße Kleid, das ich mir für die Hochzeit ausborgt habe, das hat der Vati mit den Eiern von seinen Händen gezahlt. Und meine Freundinnen, die haben mir eine Krone aus Myrten geflochten. Und ich habe meine Turnschuhe weiß eingefärbt. Und die Freunde von meinen Zukünftigen, die wollten sich auch nicht lumpen lassen und haben beim Bestattungsunternehmen eine Kutsche gemietet, die innen weiß ausgeschlagen war mit Krepp und außen mit so viel Blumen geschmückt, dass man das Schwarze nicht mehr gesehen hat. Und mit der sind wir dann zur Kirche und von dort wieder heimgebracht worden. So eine Hochzeit hat man lange nicht gesehen gehabt. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja. Nacht, was? Und wir schon allein, nach der Hochzeit eben. Da haben wir plötzlich einen fürchterlichen Schrei gehört. Und weiter? Ja, weiter nichts. Da ist der von der Zwetschgenwacht vom Baum gefallen, weil er sich zu weit rausgehängt hat. Die haben wohl geglaubt, sie sehen was. Na, die Krone vom Baum war ja direkt vor dem Fenster. Und weiter? Na, das war's. Er war dann im Rollstuhl. Und dann hast du mich angerufen und gefragt, warum ich deinen Vater geheiratet habe, wo ich doch hätte besser wissen müssen. Mama, das kann nicht sein, weil da war ich noch gar nicht auf der Welt. Und Telefon haben wir auch keins gehabt. Woher willst du das denn wissen, wenn du noch gar nicht auf der Welt gewesen bist? Keine schöne Zeit. Komm, Mama, wir müssen drüber. Hier war die Gestapo-Zentrale. Aus dem Haus hat man es schreien gehört bis weit. Jetzt ist es ein Hotel, wo der Präsident absteigt. Wie heißt denn der gleich? Was hast du denn zum Essen daheim, Mama? Ich lade dich ein, Bub. Wir gehen zum Spar. Nein. Dort kann man gut essen und es ist gar nicht so teuer. Die Füße machen es nicht mehr. Die Mutti, die hat gekocht für die Gefangenen und hat nichts dafür gekriegt, nie. Nur die Miete haben sie halt nicht zahlen müssen, weil wir im Gefängnis gewohnt haben. Im Gerichtssaal haben wir mit den Puppen gespielt. Ja, war eine schöne Zeit. Kerkermeisters Töchterle, so haben sie mich gerufen. So, jetzt lasst es gut schmecken. Ich habe ein Zimmer gehabt, gleich neben dem Verhörzimmer. Und durch den Kamin haben wir es schreien gehört, die Gefangenen, meine Schwester und ich. Mama. Ja, und wenn der Vati nicht da war und die Mutti das Essen austeilt hat, am Morgen hat sie die vom Strick geholt, die sich erhängt haben in der Nacht. Ja, Mama. Aber die waren nicht schwer, weil sie nur Haut und Knochen waren, die meisten. Mama, bitte. Ich lade dich ein. Nein, Mama, nicht. Weißt, das ist das einzig Gute am Altsein, dass man nicht mehr viel braucht. So, und jetzt nimmst du meine Tasche. Da ist das Geldbörsel drin. Also gut. Wie ich jung war und wie dann der Krieg angefangen hat, habe ich Krankenschwester gelernt in Tirol. Eigentlich wollte ich ja Säuglingsschwester werden. Jeden Tag haben sie die Verwundeten eingeflogen von überall her, auch aus Afrika. Und da sind sie dann gelegen, blutjunge Burschen, mit einem Gips bis zum Hals. Und unterm Gips die offenen Wunden, die Flöhe, alles brandig und der Gestank. Und geschrien haben sie vor Schmerzen. Und wir haben kein Morphium gehabt. Und dann sind sie amputiert worden. Oder sind gestorben über Nacht. Und ich ganz allein in einem Saal mit über 100 Betten. Und die barmherzige Schwester und der Oberarzt, was haben die gemacht? Geschlafen haben sie. Und ich habe die Toten aus dem Zimmer schaffen müssen, dass es die anderen nicht sehen. Und dann mit ihnen im Lift hinunter in die Prosektur. 18, musst du dir vorstellen, 18 war ich. Und die Toten nicht älter. Nicht so laut, Mama, bitte. Wir sind ja nicht allein. Ich kann nicht so viel. Dann nimm. Du musst essen. Was kocht sie denn so, deine Monika? Ich habe keinen Hunger mehr, Mama. Ja, und wie dann der Krieg aus war, da haben sie ihn so verprügelt, den Vati, dass wir nicht gewusst haben, ob es überleben wird. Er ist angezeigt worden, weil er Mitglied war bei der Partei damals. Aber er hat dazugehen müssen, weil sonst hätte er die Arbeit nicht gekriegt. Und einen mit Lungendurchschuss nimmt nicht dann jeder. Und wie dann die Franzosen da waren, haben sie ihn verprügelt, weil sie glaubt haben, dass er ein Nazi war. Aber er war kein Nazi. Die das Gefängnis überlebt haben, die und nicht gleich nach Dachau oder nach Ravensbrück gekommen sind, die haben gute Erinnerungen gehabt. Bei der Beerdigung sind sie zu mir gekommen und haben mir gesagt, so ein guter Mensch war das ihr Vater. Mitgelitten hat er mit uns und immer ein tröstendes Wort hat er gehabt. Ja, ja. Der Opa. Auch einer hat das nicht leicht gehabt hat im Leben. Willst du noch einen Nachspeis, Bub? Du bist viel zu dünn. Jo. Nach dem Krieg war er dann Gerichtsvollzieher. Ist in den Wald gefahren mit seinem Fahrrad und hat den Bauern den Kuckuck auf die Möbel picken müssen, wenn sie sich verschuldet haben. Oft sind wir in Suchen gegangen, die Mutti und ich. Und dann haben wir ihn gefunden. Halb erschlagen. Am Wegrand ist er gelegen. Das Fahrrad ist kaputt. Aber wo war ich? Im Krieg, Mama. Im Krieg, ja. Da hat mir mancher schöne Augen gemacht von den Verwundeten. Das kannst du mir glauben. So habe ich auch deinen Vater kennengelernt, aber da war der Krieg schon aus. Der ist damals gekommen mit nichts als der Uniform. Und weil sie kein Dach über dem Kopf gehabt haben, die vom Krieg gekommen sind, hat man ihnen die Betten im Spital gegeben, die was frei worden sind. Er ist am Gang gesessen. Und immer, wenn ich vorbeikommen bin, hat er Klavier gespielt. Entchen von Tharau hat er gespielt. Der Papa hat Klavier gespielt? Ja, wisst ihr was, Bub? Hm? Ein Bier oder ein Wein? Nein, Mama, ich muss fahren. 20 war ich, wie ich geheiratet habe. Ich soll das alles aufschreiben, hat die Mutter vom Tassila gesagt, aber ich komme nicht dazu. Vielleicht mache ich es noch. Oft liege ich und denke, was ich noch alles müsste machen. Und dann denke ich mir, wenn alles einmal so ist, wie ich es gern hätte, dann bin ich tot und hab's nicht mehr erlebt. Entchen von Tharau ist, die mir gefällt. Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld. In die Weite. Mit Mama am Bodensee. Sie sitzt im Rollstuhl und schaut auf den See. So ein Ufer haben's nicht, die Deutschen. Ein Mann cremt eine am Bauch liegende Frau ein. Er tut das mit Hingabe. Ist ein schönes Platzerl, gell? Drei Bikini-Mädchen, gerade dem Kindesalter entwachsen, üben gazellenartige Sprünge, um sie als Selfies festzuhalten. Nach jedem Springen prüfen sie in gespannter Erwartung das Ergebnis auf dem Smartphone. Obwohl sie jedes Mal von Neuem enttäuscht sind, lassen sie sich nicht entmutigen. Einmal muss er ja gelingen, der dreifach festgehaltene Sprung, der keinen Boden mehr unter den Füßen zeigt. In die Weite. Ja, Mama? Was ist in der Weite? Was soll das sein? Ein Bub übt das aufrechte Stehen auf einem Surfbrett. Die drei Mädchen hüpfen. Was hast du immer mit der Weite? Ich hab nichts mit ihr. Du hast mit ihr begonnen. Hätten sie es nicht verbaut, hätten sie jetzt auch so ein Ufer, die Deutschen. Wie auf ein Kommando nehmen fünf Enten mit ihren Flossen paddelnd Anlauf, erheben sich über das Wasser, ziehen die Flossen ein und schreiben, ein schnatterndes Geschwader, ein langgezogenes U in den blauen Himmel. Die Kinder, eins, zwei, drei, hupf. Schau. Mama zeigt auf einen Schwan, der bewegungslos das Wasser pflügt. Weiß auf blauem Grund zieht er an uns vorbei. Eine Brise kommt auf und peitscht die tief ins Wasser hängenden Zweige einer Ulme. War ein schöner Ausflug. Wir sind ja noch da. Willst du heim? Am Wochenende wird man da gar nicht sitzen können vor lauter Leut. Heute ist Wochenende, Mama. Was ist für ein Tag heute? Zwei Hunde beschnuppern sich. Der Hundehalter fragt die auf der Wiese liegenden Frauen: Mandel? Na? Wieble. Kommt's wie aus einem Mund. War ein schöner Ausflug. Und das Wetter war auch schön. Ist noch immer schön. Was hast du gesagt, ist heute? Samstag ist heute. Trotzdem, hätten sie das Ufer nicht so verbaut, hätten sie auch so ein schönes Ufer, die Deutschen. Jetzt beneiden sie uns. Auch die Schweizer. Aber schau, auch drüben ist es grün. In die Weite kann ich nicht mehr so gut sehen. Venedig. Mutter sitzt in der Küche. Fertig angezogen. Wie für eine Reise. Es ist noch früh am Morgen. Nach dem alarmierenden Anruf vom Pflegedienst habe ich den Nachtzug genommen und dann ein Taxi. Die ganze Zeit über habe ich mich gefragt, wie das sein wird, wenn ich bei ihr bin. Jetzt weiß ich's. Meine Mutter sitzt da, in einem mottenzerfressenen Mantel mit Fuchskragen, wie man ihn in den 20ern des letzten Jahrhunderts getragen hat. Vermutlich war sie die ganze Nacht wach. Kommen Sie schon? Wer soll denn kommen, Mama? Ich bin soweit. Niemand kommt. Es ist Sommer, Mama. Der Mantel ist zu warm für diese Jahreszeit. Und was willst du denn mit dem Koffer? Wenn sie nicht kommen, dann muss ich eben warten. Und das kann ich auch ohne den Mantel, da haben sie schon recht. Nein, kein Frühstück. Sie brauchen kein Frühstück machen. Sie werden gleich da sein. Mama, ich bin's, dein Sohn. Kennst mich denn nicht mehr? Nie noch hat sie mich mit Sie angesprochen. Wissen Sie, meine Kinder wollen mich ins Heim stecken. Das hat sich schon länger angekündigt. Nur habe ich's nicht wahrhaben wollen. Ich hab's gewusst, aber ich hab's verdrängt. Ich möchte so gern noch einmal nach Venedig. Warum gerade Venedig? Weil es dort schön ist. Das stimmt, habe ich gesagt. Und weil ich dort war in den Flitterwochen damals. Das war 1900. Wann war das? Das war nach der Hochzeit. Ja, da haben Sie recht. Das muss nach der Hochzeit gewesen sein. Da hat er mich sitzen lassen. Nicht so wichtig. Komm, Mama. Wir fahren nach Venedig. Du brauchst keinen Koffer. Es ist nicht so weit. Wenn Sie es sagen, hat sie gemeint. Und gefragt, ob sie mit den Hausschuhen gehen könne, weil sie so bequem seien. Und ich habe gesagt, ja, Mama, weil ich ja weiß, dass ihre Füße kaum mehr in richtige Schuhe passen. Dann bin ich mit ihr zum See gefahren. Dort haben wir uns auf die erstbeste Bank gesetzt, weil sie mit ihren verkrüppelten Füßen ja nicht mehr weit gehen kann. Dann sind wir dort gesessen. Die untergehende Sonne hat sich im Wasser gespiegelt und weit draußen waren Segelboote und in Ufernähe ein Schwan, der sein Gefieder geputzt hat. Schön ist es in Venedig. So schön habe ich es gar nicht mehr in Erinnerung. Das Meer. So ruhig. Wissen Sie, wenn mein Sohn nicht das Pflegegeld eingestrichen hätte, könnte ich mir das öfter leisten. Die Mama und ihr Bub. Hörspiel von Helmut Hostnick. Mutter Linde Prelog. Bub Helmut Buhatsch. Pflegerin Brigitta Cagnaro. Tongestaltung Anna Kunzio, Jakob Kainz, Miloš Ikić und Manuel Radinger. Regieassistenz Alexandra Wimmer. Produktionsleitung Stefanie Zussner. Dramaturgie Philipp Scheiner. Musik Florian Kmet. Regie Ursula Scheidle. Redaktion Kurt Reisnecker. Unsere Programmhinweise. Literarisches in Ö1, morgen in Du holde Kunst, liest Sonna MacDonald Die Wohnung ist noch bis zum 1. Mai. Gedichte über die Armut. Eine Sendung gestaltet von Gudrun Hamburg mit Gedichten unter anderem von Christine Lavand, Mascha Kaleko, Theodor Kramer und Emmy Hennings. Und am Sonntagnachmittag hören Sie in unserer Sonderedition von Ex Libris Ex Libris Sommergespräche. Morgen um 16 Uhr begrüßt Julia Zarbach den Schriftsteller, Dichter und Almhirten Bodo Hell im Studio. Nächste Woche bringen wir im Ö1 Hörspiel Italienische Nacht von Ödön von Horváth. Das Stück spielt Anfang der 1930er Jahre, schildert also die Zeit, in die Mama aus unserem soeben gehörten Hörspiel hineingeboren wurde. Wir hatten heute früh eine interne Gruppenaussprache. Über was hat man denn gesprochen? Fräulein Anna, ich darf darüber nichts sagen. Ich bin nämlich politisch noch sehr unbedeutend und kenne mich noch nicht so recht aus mit Ihrer Bewegung. Also, ganz allgemein ist ja bekannt, was uns zusammenschließt. Es ist eben nicht wahr, wenn die Söldner des Geldes sagen, wir seien in die Welt gesetzt, um zu leiden, zu genießen und zu sterben. Nein, wir haben hier eine Mission zu erfüllen. Der eine fühlt den Trieb stärker in sich, der andere schwächer. In uns brennt er wie Opferfeuer. Wir gehen bis zum Letzten durch. Und wir Frauen? Das Weib? Ich wollte ja nur etwas wissen über die Zukunft. Ungefähr wie... Das Weib gehört an den heimischen Herd. Es hat dem kämpfenden Manne lediglich Hilfestellung zu gewähren. Italienische Nacht von Ödön von Horváth, nächsten Samstag im Ö1 Hörspiel.